der synchronistische Weg der Mutation. Der alte Sterneneinweihungsweg, der nicht genau dem christlichen Pilgerweg von Compostela entspricht, ist ein esoterischer Weg mit Erd- und Himmelsorten, die dazu bestimmt sind, das innerste Wesen des Pilgers umzuwandeln. Einen Hinweis auf das damit Beabsichtigte vermittelt uns die verchristlichte Legende von den drei Königen und Magiern aus drei verschiedenen Rassen. Sie stellen das alchemistische Opus mit seinen Farben und Verwandlungen, mit seinen Mutationen dar. Wie man aus der Legende vom Garten der Hesperiden und den drei ihn bewachenden Schwestern ersehen kann, haben die Farben der Rassen einen symbolischen Sinn und einen zu erfüllenden geheimen Auftrag. Schon der Name Magier, König, enthüllt uns ein Geheimnis. König und Magier, der halbgöttliche Held, der König von Atlantis, geleitet von den göttlichen Führern aus Hyperborea. Der König, der gleichzeitig Magier ist, der König der Welt, die keltischen Bituriga. Maxayaun, die Magierkönige, werden von einem Stern zu einer neuen Geburt, zu einer Transformation oder Mutation geleitet, hin zum ewigen Leben am Ende des Sternenweges. Und die Wiedergeburt, das Kind, finden sie in Bethlehem, in Belen, das heißt im Widder, nachdem sich schon die Katastrophe des Versinkens von Atlantis, die Zerstückelung des Auszuges und der Verlust des Paradieses vollzogen hatte. Belen und Belisana sind die Götter des Widders und gleichzeitig auch iberische Götter. Belisana, die Göttin Mutter, Isis, die Schwarze, Göttin der Katharer und Templer, Göttin des alchemistischen Nigredo, welche die in der großen Katastrophe zerstreuten Bruchstücke, die auseinandergebrochenen Teile der Königskrone wieder zusammenzufügen sucht. Es ist der Morgenstern am dunklen Nachthimmel, der leuchtende Stern von El Ella. Der Sternenweg ist somit von Venus Luzifer, von dem Wanderer in der Morgendämmerung, der Weg hin zu den Ursprüngen, und wenn man ihn geht, dann findet man die Hilfe des Führerhundes, die Hilfe von Santiago, von Sankt Jakob, dem Älteren, gleichzeitig Führer in den Eiswüsten meiner Antarktis, derselbe, der uns am Ende der Milchstraße beim Sternbild des großen Hundes erwartet. Dass der Pilgerpfad von Compostela den Weg einer alchemistischen Einweihung weist, auf welchem sich zeitlich gleichlaufend die Transmutationen der äußeren und inneren Materie vollziehen, ist an der Säulenhalle des Ruhms in der Kathedrale von Compostela zu ersehen, in welcher die 24 Ältesten dargestellt sind, und zwar jeder einzelne mit einem alchemistischen Kolben. Es sind dies auch die Musiker des Steines der Steinharfen, die Weisen der Tonkabbala, der Kabbala von den Lauten, der Kabbala von Orpheus und von den Minnesängern. Im Säulengang befinden sich auch Santiago der Ältere und Santiago der Jüngere. Letzterer hält in einer Hand den Stab des Baumeisters, der den Stoff mittels Lautschwingungen verwandelt, und dadurch werden Bauwerke errichtet nach den Gesetzen einer auf Musik beruhenden Geometrie, die orphisch, pythagoreisch ist, der Sphärenmusik. Es ist dies der Zauberstab der Pharaonen von Maxayaun, dem Herrn über die Naturgewalten, dem Magier. Santiago der Jüngere hinkt, womit seine luziferische Herkunft angedeutet wird. Gleich wie Taoma, ein Wesen, wovon wir später noch sprechen, der Doppelte, der Zwillingsbruder von Jesus, der nach dessen Tod erschien, der ihm ähnlich war sogar in der Art, wie er das Brot schnitt, ist möglicherweise Santiago der Jüngere der astrale Doppelgänger des Älteren. In San Juan de la Pena befindet sich auch der alchemistische Durchlass, sowohl zu Beginn wie auch am Ende des Sternenweges. Die Suche geht somit nach dem Gral, dem Stein des Luzifer, dem Stein des Exils, dessen Sinn jenseits der Verwendung vom Bau wie sonst Stein und Holz liegt. Dass der Weg auch tatsächlich zum hyperboreischen Nordpol führte, deuten die seltsamen Hinweise auf die Nordrichtung an, die man am Querschiff, am Chor und selbst im Wandelgang der Kathedrale von Compostela findet. Carpentier bestätigt das, ohne eine Erklärung hierfür zu geben. Er entdeckt sie auch in der Kathedrale von Chartres und in einigen Laufgängen unter uralten Dolmen. Bei seinen Vorurteilen gegen das Atlantische und das Völkische bleibt aber kein Platz mehr für die wirkliche Offenbarung des polaren Nordens. Die hyperboreische Einweihung von der übersinnlichen Veränderung, Umwandlung, ist der Gleichlauf der alchemistischen Wanderer, der suchenden Pilger in zwei Welten, außen und innen gleichzeitig, sodass sie sich die sie trennenden Grenzen in einer Art von allumfassender Sinnbildlichkeit und magischer Wirklichkeit der Verwandlung und Umgestaltung der äußeren und inneren Begebenheiten verlieren, auflösen. In diesem Sinne und in dieser Richtung ist mein ganzes Werk und mein Leben hier auf dieser Erde von Anfang bis zum Ende zu analysieren und zu verstehen. Wobei sich vom weder zu Lande noch zu Wasser die Trilogie von der Suche in der äußeren Welt bis zu El Ella, dem Buch von der magischen Liebe, eine Einheit bilden. Der letzte Teil von El Ella fällt in die alchemistische Einweihung des Sternenweges und wurde genau in der Stadt Santiago de Compostela und in Pontevedra abgeschlossen. Die Brücke des Pferdes über die keltische, orphische Kabbalah.